Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberzin mit dem Zeilenende und dem Aussichtsjedi. Glück auf und Glück ab. Ja, und haben wir so langsam die Wahlen verdaut. Das braucht also, jetzt fünf wenn ihr Jahre. Das hier hört, wenn ihr das hier hört, ist glaube ich, Rheinland-Pfalz noch gewählt worden. Wir sagen dazu nichts, weil wir sind vor Rheinland-Pfalz mit dieser Aufnahme. Würdest du Rheinland-Pfalz wählen, wenn du die Wahl hättest? Ich habe mich für Sachsen entschieden. Noch Fragen? Sehr viele, aber das müssen wir mal off the record besprechen. Echt? Was gibt's denn da? Also du hast 16 Bundesländer zur Auswahl. Und du entscheidest dich für Sachsen. Also ich kann verstehen, dass du dich nicht für Brandenburg entschieden hast. Aber Sachsen. Also ja, wie gesagt, ich habe sehr viele Fragen, warum es die anderen 14 Bundesländer nicht geworden sind. Aber das ist ja eigentlich nicht das Thema heute. Genau. Wir sind fast 10 Jahre alt. Ja. Fast 10 Jahre alt. Und Respekt. Ja, und uns wurde mitgeteilt, dass es arbeitsrechtlich nicht erlaubt ist, dass wir 10 Jahre lang eine Showpraktikantin beschäftigen dürfen. Also nicht eine einzige Person als Showpraktikantin. Okay, das ist schlecht. Also Marlena kam zu mir und sagte, hey du, pass auf, ihr seid jetzt 10 Jahre lang Arbeitgeber von mir und ich bin immer noch Praktikantin. Also entweder ich steige jetzt auf und wird Chefin oder es ist halt einfach durch. Also wir brauchen eine neue Praktikantin, wir brauchen somit im Notfall auch einen Praktikanten, WMD, also Weapons of Mass Destruction. Das ist ja das, was ein Praktikant oder eine Praktikantin bei uns mitbringt. Gerok ist übrigens nie wieder aufgetaucht. Kannst du mal kurz erklären, wo Gerok hingekommen ist? So nach Staffel 2 war der irgendwann nicht mehr da. Nein. Okay. Dolly hat mir verboten, darüber zu sprechen. Dolly haben wir auch noch Staffel 2, die mir, glaube ich, haben. Ne? Das ist schon mehr aufwendig. Marlena hat es immer noch durchgehalten. Also Fakt ist, wir suchen eine neue Elite-Praktikantin. Juhu. Müssen wir da so Bewerbungsgespräche führen? Ja, das auch. Scheiße. Wieso denn eigentlich Juhu? Du solltest das jetzt schon wissen. Das stand im Themenplan, dass wir so suchen. Also, liebe Praktikantin, lieber Praktikant, liebes Praktikantenwesen, eine deiner Aufgaben wird sein, mich dazu zu bringen, den Themenplan zu lesen und dafür zu sorgen, dass ich eine Folge auch durchstehe, wenn ich das mal wieder nicht getan habe. Ja, eine der wichtigsten Aufgaben aus meiner Sicht ist, glaube ich, Gedanken lesen können, oder? Wieso? Ich dachte, du kannst Gedanken lesen. Ja, aber das Gegenüber muss es ja auch manchmal können, sonst ist das ziemlich doof, weil dann muss ich ja immer was sagen. Und ich kann ja nicht immer was sagen. Aber das hier ist ein Podcast. Also das Wesen dieses Formats ist, dass du was sagst. Ja, aber ich habe von der internationalen LGBTQAI+ Grün-Gelb-Blau Institution mitbekommen, dass du hier mindestens einen gewissen Redeanteil haben musst. Okay. Weil du vertrittst Minderheiten und dementsprechend musst du hier einen gewissen Mindestanteil haben. So habe ich das noch gar nie betrachtet. Du merkst immer, manchmal breche ich mitten im Satz. Und dann muss ich da brutal reinspringen. Genau, okay. Damit du deinen Redeanteil zumindest gesichert bekommst. Wenn du dann natürlich schweigst, kann ich nichts dagegen tun. Dann muss ich einspringen, weil irgendwie muss das Ding ja laufen. Da hast du recht, es ist ein Podcast. Aber dann wäre es doch vielleicht ganz geschickt, wenn wir ein Praktikantenwesen finden würden, das auch irgendwie einer Minderheit angehört und Gedanken lesen kann und sich manchmal auch traut, ins Mikrofon zu sprechen, für den Fall, dass ich es mal wieder nicht hinbekomme, dass wir trotzdem hier Minderheitenredeanteile haben. Mhm. Dann vielleicht ein Klassiker aus der Bewerbungsgeschichte. Also, kann Excel. Also ich erwarte, dass die Praktikantin das Praktikantenwesen S-Verweis beherrscht. Weil ganz ernsthaft, dann seid ihr schlauer als die meisten Menschen, die in kaufmännischen Abteilungen von Unternehmen arbeiten und das, obwohl die täglich mit Excel arbeiten. Und ich hätte gern ein kluges Praktikantenwesen. Ja, mit S geht's auch los. Also liebes Praktikantenwesen, lieber Praktikant, liebe zukünftige Praktikantin, schnelle Auffassungsgabe. Wofür schnelle Auffassungsgabe? Damit hier wenigstens einer mitdenkt. Wir haben das nicht. Wir brauchen ja jemanden, der quasi unsere Schwächen ausgleicht. Ah. Unsere Schwächen ausgleicht. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine Person, die lustig ist, oder? Ein gutes Gespür für den Humor wäre cool. Hey, also, pass auf. Liebe Person da draußen, wenn du schnelle Auffassungsgabe hast und ein gutes Gespür für Humor, bist du hier goldrichtig. Bewirb dich jetzt. Ja. Was übrigens auch noch ein wichtiges Ding ist, ich weiß nicht, ob wir das haben oder nicht, das müsste man jetzt auch mal. Timing. Haben wir Timing? Ich weiß es nicht. Gelegentlich haben wir Timing. Aber ja, ich weiß eben nicht, wann. Meistens kommt es zu spät, also wir können eigentlich Podcast für die Deutsche Bahn machen, oder? Ja gut, die hatten ja jetzt mit Anke Engelke. Das ist so traurig, dass sie das gecancelt haben. Ja, Selbstironie. Liebes Praktikantenwesen, Selbstironie wäre auch wünschenswert. Ja, die Deutsche Bahn wird ja, die rasieren ja ihre Marketingabteilung, da könnten wir schon ein bisschen bildern. Gar nicht so blöd. Gar nicht so blöd. Ja. Hat unsere Praktikantin jemals Gäste vorbereitet eigentlich? Nee, ne? Die haben wir einfach ins kalte Wasser geschubst und gesagt, so, du bist jetzt da, sprich ins Mikrofon. Naja, also die hatten ja immer die Wahl, sich vorher Folgen von uns anzuhören und sich das nochmal zu überlegen, ob sie das wirklich wollen. Ist, glaube ich, in den seltensten Fällen passiert. Ja, aber also mal ganz, wie soll so eine Praktikantin, so ein Praktikantenwesen denn auch irgendwie die Gäste vorbereiten, denen nochmal einen Speis abtupfen oder sowas, Kaffee ausschenken? Stell mir lustig vor. Was ich mir jetzt noch auf jeden Fall wünschen würde, ist jemand, der unseren Ideenpool pflegt. Können wir das vielleicht steigern, dass die Person auch Ideen generiert, damit wir einfach nur noch loslabern müssen? Oder war das jetzt so ein Euphemismus? Das Witzige am Ideenpool pflegen ist ja folgendes. Wenn du dich mal so umschaust, so Ideen, also wenn du einfach mal sagst, gib mir mal Ideen für Podcast-Sachen, also für Folgen. Manchmal stehe ich vor dieser Herausforderung und denke mir so, okay, heute bist du blank, in 5 Minuten geht es los, jetzt solltest du vielleicht noch eine Idee haben. Passiert gelegentlich. Weil meistens habe ich dann für die erste Folge habe ich eine Idee, für die zweite so ein Gespür. So wie heute. Diese Folge ist quasi ein Gespür. Schön. Ja, das hast du schön formuliert. Ja gut, also wir brauchen jemanden, der witzig ist und kreativ und auch noch konzeptionell denken kann. Und unbezahlt arbeitet. Ja, das sowieso. Also es ist ja. Wir brauchen aber auch jemanden, der bereit ist, im Notfall den Ruhm zu ertragen. Findest du? Naja, du darfst jetzt nicht vergessen, 10 Jahre Marlena ist jetzt schon so etwas, also ich meine, die geht jetzt steil. Ich weiß noch nicht, was sie als nächstes macht, aber die, ich meine, sie hat jetzt gesagt, von der Praktikantin geht nur der Weg zur Chefin. Und keine Ahnung, wo sie jetzt Chefin wird, aber irgendwo wird sie sicherlich sein. Und wir müssen natürlich klären, der Name muss natürlich tauglich sein, dass man ihn im Podcast sagt. Also das ist gar nicht bös gemeint, aber ich muss ihn aussprechen können. Ja gut, das kann man... Damit fallen alle Kinder von Elon Musk aus. Wollte ich nur klarstellen. Also das klappt schon, das bringen wir dir bei. Ich habe übrigens gerüchtehalber gehört, dass die SPD Baden-Württemberg einen neuen Job sucht und ich glaube, ich muss noch ein sehr ernstes Abschlussgespräch mit Marlene führen, bevor sie sich ins Unglück stürzt. Du meinst, Marlena wird der neue Andreas Stoch? Man weiß es nicht. Aber also bevor sie sich ins Unglück stürzt, also wir sorgen ja für unsere Praktikantenwesen. Also manchmal, wenn wir zufälligerweise dran denken, dass wir uns drum kümmern müssen. Ja, und die Person muss auf jeden Fall therapeutische Fähigkeiten besitzen. Weil wenn mal wieder eine Folge so läuft, dass wir ultra schlaue, ultra witzige Sachen sagen und das Feedback allerdings so ausfällt im Sinne von, hä? Dann muss diese Person so Sätze sagen können wie, ja, es war sehr intelligent, allerdings zu intelligent fürs Publikum. Ja, und das wäre gar nicht so schlecht, also ein bisschen so moralischer Seelentröster und so zu sein. Wäre natürlich auch gar nicht so schlecht, wenn uns das Praktikantenwesen uns dann einfach ein neues Publikum beschaffen könnte, oder? So Distributionsaufgaben. Einfach klugen Menschen unseren Podcast auf den Podcatcher installiert, ungefragt. Ungefragt. Hackerkenntnisse. Ich wollte gerade sagen, das wäre super. Vielleicht auch ein paar Hack-Back-Kenntnisse für den Fall, dass es mal wieder jemand auf unserer Webseite abgesehen hat. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Dann brauchen wir natürlich jemanden, der im Notfall schlechte Witze diplomatisch retten kann. Also mir gelingt es ja manchmal durchaus, gemeine Sachen zu sagen, die möglicherweise, was, keine Ahnung, so im Notfall brauche ich jemanden, der einfach nur eine rote Flagge in die Luft hält und sagt, Red Flag, das, was du da sagst, ist Red Flag. Bevor ich ein richtig alter, weiser Mann werde. Momentan bin ich quasi wie so ein mittelalter Gauda. Auf einem guten Weg dahin, alter, weiser Mann zu werden, aber ja. Ich finde, da musst du dir keine Sorgen machen, du bist schon längst einer. Das Umfeld bekommt es immer vor allem mit. Wir verstecken die Hörermails zu dem Thema schon seit langer Zeit vor dir einfach. Wenn ihr das wirklich denkt, schreibt dann aushilfsjedi@dieelite.org. Das ist die einzige Mail, die ich alleine bedienen darf. Liebes Praktikantenwesen, wenn du bei uns anfängst, eine wesentliche Aufgabe wird auch sein, den Posteingang vom Aushilfsjedi vorzusortieren. Das Passwort klebt bei Marlene am Monitor. Und du kriegst auf jeden Fall eine eigene E-Mail-Adresse. Nämlich der Name, den du dann als Showpraktikantin hast oder als Showpraktikant oder Showpraktikantenwesen. Und die E-Mail-Adresse steht dir dann tatsächlich zur Verfügung. Ja. Für Elite-Themen, logischerweise. Ja gut, aber grundsätzlich... Also nicht für ja. eBay. Wieso eigentlich nicht? Also ich meine, wenn man den Themenpool pflegt, kann man ja alles zum Thema machen und damit ist alles elitärer Belang. Das ist juristisch nicht so einfach. Ja gut, aber wenn du böseartige Bemerkungen über Menschen machst, dann wäre es ja gar nicht so schlecht, wenn die Person auch sich juristisch so ein bisschen auskennt, dass die uns im Zweifelsfall auch vor Gericht vertritt. Gern. Also wir nehmen gerne juristisches Fachwissen. Oh, Humor und juristisches Fachwissen. Jetzt meldet sich Gregor Gysi wahrscheinlich. Na, man wird sich ja, also wir formulieren ja gerade hier eine Wunschliste und am Ende kriegen wir sowieso nur Christian Lindner. der ist Jurist, oder? Ist der nicht Unternehmer? Entrepreneur? Gebrauchtwagenhändler. Ich weiß ehrlich, Arbeitsvermittler, ne? Also die schleimigsten Branchen, die es so gibt auf der Welt, ne? Was ich auf jeden Fall erwarte bei einem Menschen, der uns als Praktikantin, Praktikant oder Praktikantenwesen unterstützt, ist Rechercheskills. Genau. Und zwar meine ich damit nicht irgendeine KI anschmeißen, sondern im Notfall einfach mal suchen im Netz selbstständig. Ja, du meinst so, wie ich gerade im Wikipedia-Artikel von Christian Lindner, um rauszufinden, ob der überhaupt einen Abschluss hat? Gebrauchtwagenhändler an der Fernuni Hagen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach du Scheiße. Was denn? Christian Lindner ist studierter Politikwissenschaftler mit Nebenfach öffentliches Recht und Philosophie. Ach scheiße, stimmt, so war das. Der ist Magister Artium. Mhm. Also, großartiger Lehrer. Schwierig, ganz schwierig. Oder eben ein Meister der Künste. Mhm. Also das ist auch, das wäre, glaube ich, auch ein Skill. Solche Erkenntnisse würde ich, also die darf man dann gerne recherchieren, aber vor sowas würde ich gerne abgeschirmt werden. Wenn man feststellt, dass ich solche Sachen gar nicht wissen möchte, mir einfach auch sagen, ich möchte es gar nicht wissen. Eine wichtige Sache müssen wir auf jeden Fall übrigens dazu sagen. Mhm. Die Person, die bei uns ein Praktikum macht als Showpraktikantin, Showpraktikant, Showpraktikantenwesen, muss einen klassischen Praktikanten-Skill zwar mitbringen, aber wir brauchen den gar nicht. Und zwar, wenn diese Person Kaffee trinkt, sollte sie Kaffee kochen können. Mhm. Denn sie soll ja Kaffee trinken, der ihr schmeckt. Mhm. Also bitte koch deinen eigenen Kaffee so, dass er dir schmeckt. Wir kochen unseren eigenen. Alleine können wir. Kriegen wir hin. Brauchen wir niemanden, der für uns Kaffee kocht. Ja, vielleicht für Gästinnen und Gäste manchmal. Stell dir so vor, wir laden mal wieder irgendwen von dieser lustigen Partei ein, die irgendwie immer auftaucht, wenn man sagt, dass man über Politik reden möchte. Und dann bring, da ist einer. Wie dann unsere Showpraktikantin oder unser Showpraktikant oder unser Showpraktikantenwesen dort einsteigt, in die Küche einsteigt, auf die Kaffeemaschine drückt und sagt so. Und du sagst dann mitten im Interview, ach so, dein Kaffee müsste fertig sein. Du könntest dir jetzt in deiner Küche deinen eigenen Kaffee holen. Wir haben mal was vorbereitet. Also ich fände das schon aufmerksam von uns, wenn das funktioniert. Sollten wir wieder mit Politikern sprechen, die Jura studiert haben, garantiere ich dir, der Satz Anzeige ist raus, wird kommen. Das kommt drauf an, ob die einen Kaffee gerade nötig haben oder nicht. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist nochmal betont Selbstironie. Ja. Ich glaube, nichts ist so schlimm wie ein gekränktes Ego. Ja, außerdem kränken wir regelmäßig andere Leute Egos, von daher muss man das einfach aushalten können. Okay, eine Sache, die ich mich jetzt gerade frage. Normalerweise hast du kennst doch diese Meeting-Kulturen, wo dann irgendwann irgendein Prakti irgendwas reinruft. Nein. Also wir haben keine großen, es gibt hier nicht die Chance, als Praktikantin oder Praktikant reinzurufen in die Folge. Da würden wir dann schon darum bitten, eingeladen zu sein. Also wer hier mitsprechen möchte und meint, er muss unbedingt seinen Senf ins Internet absondern und die Elite mit akustischen Beiträgen zu bereichern. Be our guest! Entweder eben als Gast oder als Showpraktikantin, aber dann bitte abgesprochen. Denn das Zeilenende hasst nichts mehr als Menschen, die mitten ins Interview reinlatschen oder ins Gespräch reinlatschen. Ich sag nur, drei albanische Rapper. Ah, die waren okay. Ich fand... Sie waren, glaube ich, nicht mal Albaner, sie waren Kosovaren oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich fand die Bullen, die ständig unauffällig vorbeigeschlendert sind, als wir da oben auf der Karlshöhe aufgenommen haben, viel unangenehmer. Beim ersten oder beim zweiten Mal? Wir saßen ja einmal auch mit unserer Intro-Stimme. Ja, ich meinte das Intro-Stimmen-Interview. Da waren sie, glaube ich, nämlich wirklich häufig da. Also ein Skill, den wir nicht mehr brauchen, den wir früher gebraucht hätten, ist Klimaanlagen ausmachen. Wer weiß, ob das nicht noch kommt. Ich habe gerüchtehalber gehört, dass die Sommer immer heißer und die Winter immer kälter werden und dass so eine Wärmepumpe beide Probleme lösen kann. Und das ist ja nur eine Klimaanlage eigentlich. Ja, ja, aber wir werden nicht mehr hinter einer Eisdiele an einer Klimaanlage kleben. Das werden wir einfach in Zukunft nicht mehr tun. Ja, aber die Elite der Wärmepumpen-Podcast. Ach ja. Das ist ein Skill, den du, glaube ich, so schnell nicht brauchst. Also unsere Kooperationen, da gibt's keine Sorge. Da entsteht kein Stress. So Rechnungen schreiben und sowas, das ist, brauchst du nicht. Dann sollte die Person vielleicht gelegentlich mal in Social Media gucken. Dann müssen wir es nicht immer machen. Meinst du, das ist sinnvoll, dass die ihre Arbeitszeit auf Social Media verbringen? Ja, für so Ideengenerierung. Weißt du, ich meine, wir werden jetzt beide langsam alt. Wir hängen jetzt beide nicht mehr auf diesen jungen, hippen Netzwerken rum. Mhm. Ja. Ja, aber meinst du, wir müssen auf, also wenn wir alt werden, müssen wir dann als alte Leute auf diesen jungen, hippen Netzwerken? Ja, wir schreiben es mal ins Anforderungsprofil rein, das kostet ja nichts, ne? Na, die Ideen, die dort entstehen, können ja trotz allem hier einfließen, aber wir müssen sie ja nicht mehr dort selber abholen. Okay. Also, ich verrate dir was. TikTok ist nicht nur Tanzen. Nicht? Nein, es gibt da mehr. Da gibt es noch Schminktutorials, habe ich gehört. Bitte was? Schminktutorials, habe ich gehört, gibt's da auch. Und Nazis gibt's dort auch. Ja, Nazis gibt's also überall. Also das ist, wir sind hier immer noch in Deutschland. Also ganz wichtige Grundvoraussetzung, Nazi sollte die Person nicht sein. Ja. Könnte sich einfach ein bisschen beißen. Ja, genau. Also, aber gut, wir haben auch an der Bürotür einfach einen großen Nazis raus Sticker kleben. Die Person wird halt einfach nie zur Arbeit kommen. Ja, weil besteht ja nicht Nazis rein an der Tür. Und eine wichtige Sache. Die Fähigkeit, ein Pseudonym zu führen, ist durchaus möglich. Ja, gut, also, aber du darfst heißen, wie du möchtest. Du darfst aber auch ein Pseudonym haben. Das heißt, keine Ahnung, stell dir vor, du heißt Antje. Mhm. Du möchtest nicht Antje heißen. Mhm. Kannst du auch Svantje heißen. Oder eben einfach Marlena. Ist ein erprobter Name. Hat funktioniert bisher. Geht, ja. Richtig witzig wäre es aber, wenn du Antje heißt und als Pseudonym Antje benutzt und alle durcheinander kommen. Was denn jetzt Pseudonym und was Realität ist. Oder du machst es ganz crazy. Du heißt Anna. Um aber einen Decknamen zu machen, drehst du den Namen rum. Freundeskreis hat angerufen, sie hätten gerne ihren Witz zurück. Nein. Denn was du missverstanden hast, du drehst den Namen rum. Ja. Und ein kleines A hier vorne und ein großes A hinten, da kommt keiner drauf. Und bei Freundeskreis waren es, glaube ich, nur Großbuchstaben. Das ist nie näher definiert worden, ob das Großbuchstaben, Kleinbuchstaben oder eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben ist. Irgendwo habe ich das Album hier rumliegen. Soll ich kurz, magst du die restlichen Qualifikationen hier aufzählen? Ich hole das Album. Suche eine Praktikantin, einen Praktikanten, ein Praktikantenwesen. Also wir sind hier kein typisches deutsches Unternehmen, das für eine Einstiegsstelle schon 25 Jahre Berufserfahrung verlangt. Wir müssen irgendwann mal auch Abstriche machen bei unserer Wunschliste. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A A-N-N-A. Alles Großbuchstaben. Das kann ich jetzt auch auf einen Zettel schreiben mit alles Kleinbuchstaben und dann sind es Kleinbuchstaben. Ja, ja, aber so hieß das Ding auf dem Album. Also, ich habe gerade nachgeschaut. Es ist mit nur Großbuchstaben. Das heißt, wenn du beispielsweise Anna mit kleinem A vorne und hinten großem A heißen möchtest, be our guest? Genau. Also du darfst grundsätzlich sowieso alles sein, was du möchtest. Außer Nazi halt. Außer Nazi. Ja, das ist wichtig. Ja, was sollte... Wenn du jetzt gewichten dürftest, so 6-7-Style, sollte die Person eher Politik oder eher Popkultur studiert haben? Gibt es da heutzutage noch einen Unterschied zwischen Politik und Popkultur? Also ich meine, ja. Donald Trump ist US-Präsident. Donald Trump, by all means. Ich würde jetzt mal sagen, es gibt durchaus Politik, die nicht Popkultur ist. Monty Burns ist Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Also ein fiktiver Zeichentrick-Charakter. Ja, also nein. Ich würde sagen, why not both? Also ich finde, da ist beides das Gleiche. Also es ist mir egal. Okay. Gut, wollen wir noch so Red Flags machen, was wir nicht wollen, außer Nazis? Keine Ahnung. Vielleicht noch nie Mitglied einer internationalen Terrorgruppe. Bei national kann man noch drüber reden, aber internationale Terrorgruppen sind so schwierig. Ich glaube halt an Rehabilitation. Das ist und zweite Chancen und so. Ah, okay. Ich würde auch Manuel Hagel nehmen. Ach, herrlich. Also wenn er die Gosch hält. Weil dieser Dialekt ist ja nicht erträglich. Du meinst der Ehinger schwäbische Dialekt. Ganz schwierig, ganz schwieriges Thema. Genau, also Red Flag übrigens, Dialekte. Jeder Art. Sind bei dir schon schlimm und sind auch beim Praktikanten schlimm. Beim Praktikanten ist es schlimm. Ja. Also einer ist notfalls okay, der muss dann irgendwie, der darf halt nicht klingen wie Manuel Hagel, aber wenn es mehr als einer wird, dann ist Ende Gelände. Okay, Hochdeutsch wäre eine gute Voraussetzung. Ich möchte jetzt nicht alle aber Österreicher, es gehen auch Schwaben. Österreicher ausschließen. Österreicher und Schweizer sprechen im Notfall auch Hochdeutsch. Ich bitterli dichli, also das ist kein Hochdeutsch. Ja gut, aber ein Franco-Schweizer wird jetzt auch nicht Deutsch sprechen damit. Ne? Ja, das ist richtig, aber egal. Also und wenn mich mein Praktikant oder unsere Praktikantin oder unser Praktikant als Marmeladinger bezeichnet, ja mei, damit kann ich leben. Aber wenn die Person ins Mikrofon spricht, okay, da wär's schon schön. Ne? Ja, was gibt's denn noch eine Red Flag? Ich würde ja jetzt sagen, regelmäßig duschen wäre ja schon wünschenswert, aber nicht regelmäßig duschen ist ja auch keine Red Flag, weil es ja immer noch ein Audioformat und kein Geruchsformat. Du darfst aussehen, wie du willst. Das ist schon mal auch das. Ja, also da auch da keine Red Flags. Müssen niemanden ausschließen, der hübscher ist als wir. Bei Namen wäre ich jetzt so ein bisschen vorsichtig. Ich würde mir einfach wünschen, dass du nicht irgendwie einen Markennamen nimmst. Also, keine Ahnung. Ja gut, aber nehmen wir an, die Antje möchte sich Pepsi-Cola nennen. Fände ich schwierig. Auch Cola Zero wäre jetzt nicht unbedingt der Name, den ich mir bei einer Praktikantin und bei einem Praktikanten wünschen würde, wenn wir dessen Namen häufiger nennen sollen. Kraus Maffei Wegmann wäre jetzt auch nicht so ideal. Ja gut, aber bei der Pseudonymwahl, da machen wir einfach Redaktionssitzung und reden da rüber. Also genau. Nehmen wir vielleicht wäre auch Bibis Beauty Palace nicht unbedingt der ideale Name, den du dir dann für die Zukunft geben solltest. Ja, aber da behalten wir uns redaktionelle Änderungen vor. Also Pepsi Cola nicht, aber wir könnten über Pupsi Cola beispielsweise reden. Ja, und vielleicht so Markennamen einfach nicht dagegen verstoßen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja die Elisabeth, die fühlt sich ganz wohl und die stammt um die Ecke von einem Luftwaffenstützpunkt. Ich würde trotz allem davon abraten, sich Rammstein zu nennen. Ja, würde ich auch. Tosca hingegen ist so anspielungsoffen, dass da nicht sofort jeder an das Parfum denkt, was die Oma zu Geburtstagen bekommt. Kann auch Opa sein. Ja, oder nehmen wir jetzt mal an, du heißt Hans-Peter. Wir fänden es etwas irritierend, wenn du dich Scooter nennen möchtest. Ja. Wie stehen wir zur Harpe? Harpe geht. Also okay. Wegen mir? Oh, gut. Ich hätte jetzt noch Schwierigkeiten, wenn jetzt irgendwer kommt und Little Wayne oder so sich nennen möchte, weil er halt möglicherweise Wayne heißt, aber halt klein ist, fände ich dann auch schwierig. Aber wenn Lil Wayne kommt und seinen Namen behalten möchte und Praktikant bei uns werden möchte und es irgendwie geschafft hat, Deutsch zu sprechen, also würden wir dann auch verlangen, dass sich da der Name ändert? Ich glaube, dann müsste man aufpassen mit dem Markennamen, weil dann hat er ja weiterhin die Rechte an seinem Namen. Du weißt, worauf ich raus will? Also nehmen wir jetzt mal an, es käme jetzt Rezo auf die Idee, was er nicht tut. Der Mann ist vernünftig. Aber der käme. Wir würden quasi sagen, hier, dann machst du das. Dann würden wir wahrscheinlich schon die Schwierigkeit haben mit dem Namen, weil also wir wollen, glaube ich, nicht den Markennamen von jemand anderem für ihn verwenden. Also ich will nur auf der markenrechtlich richtigen Seite sein, oder sicheren Seite sein. Vermeintlich. Ja gut. Alles in Ordnung. Du bist der Jurist von uns beiden. Ich nicht, aber. Ja doch, von uns beiden schon. Aber nehmen wir das klassische Beispiel. Wir hatten eine Intro-Stimme, die wir nicht mehr haben. Aus gutem Grund, vermutlich. Gut, da ist es schon so, dass wir sie bei ihrem bürgerlichen Namen genannt haben und nicht bei ihrem Porno-Handle. Ja, aber auch nur weil wir das, weil ich das Porno-Handle gar nicht kenne und das deshalb auch gar nicht machen konnte. Ich glaube, sie hat auch in der Zwischenzeit mehrere davon irgendwie. Also. Aber haben wir noch weitere Red Flags? Pornoindustrie ist okay, solange da nicht der gleiche Name benutzt wird. Eben, wollte ich gerade sagen. Auch da natürlich aufpassen, weil es gab letztens diesen schönen Fall. Da war eine junge Dame, die ist unter anderem sehr aktivistisch unterwegs gewesen, auch für Sexworker Rights und was weiß ich was. Und irgendwer ging hin und sagte, hier, liebe KI, sag mir doch mal, weil das ist. Und die KI sagte, na, das ist so und so, also so ist ihr Pornoname, aber das ist auf jeden Fall die so und so und so und so. Und dann merkst du so, okay, die KI weiß wohl, wie die Person richtig heißt. Klar, logisch, weil die KI sich natürlich irgendwie auch alle möglichen anderen Daten ziehen kann. So Geschäftsdaten, Registrierungsdaten, zum Beispiel ein Pseudonym musst du ja anmelden. Dann kannst du es, also wenn du es als Markenname nutzen möchtest, musst du es anmelden, diese Akten. Wenn die irgendwo in der KI zur Verfügung gestanden haben, kann die KI natürlich sagen, keine Ahnung, der Pommes-Peter heißt halt dann doch Peter Pauli oder sowas. Pff, keine Ahnung. Also dementsprechend alleine aus diesem Interesse wäre es, glaube ich, schlau, niemanden aus der Pornoindustrie mit ihrem Pornonamen hier zu haben, weil wir die Sicherheit nicht gewährleisten können, dass uns nicht irgendwann eine KI unterm Arsch wegzieht, mit wem wir davor gesprochen haben. Gut. Also Michaela Schaffrath darf sich bewerben, aber sie darf dann nicht Gina Wild heißen. Genau, aber vielleicht. Darf ich, glaube ich, den Namen darf sich, glaube ich, sowieso nicht verwenden. Der gehört irgendwie dem Label, mit dem sie da gearbeitet hat. Sie kann sich halt China ruhig nennen oder sowas. Ja. Kim Wilde. Ja. Gut. Hast du noch mehr Red Flags? Absolute Humorlosigkeit. Ich glaube. Und komplettes Desinteresse an der Weltlage. Ich glaube, das ist auch nicht so sinnvoll hier. Könnten wir uns eigentlich schon offen halten, so die Elite der Eskapismus-Podcast. Wir reden nur noch über Meerschweinchen oder sowas. Die Elite der Meerschweinchen-Podcast. Eigentlich gar nicht so blöd. Ich würde es hören. Also jetzt muss ich nur rausfinden, welche Folge am besten für Meerschweinchen passt als Thema. Ich meine, wir haben in Folge 333 nicht über Issos gesprochen. Was haben Meerschweinchen mit Issos zu tun? Ja, nee, aber ich meine, es muss ja, was passt, also wir haben in 316 war, glaube ich, die Wrestling-Folge, ne? Ich glaube, ja. Ist auch schon wieder so lang her. Ach ja, die Zeit, sie fliegt. Ja, apropos die Zeit fliegt. Ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende. Also falls ihr euch irgendwie angesprochen fühlt von diesem Aufruf, dann bewerbt euch. Genau. Unter? Bewerbung@dieelite.org, oder? Okay. Bewerbung@dieelite.org. Formlos, wie ihr Bock habt. Richtig? Formlos, wie ihr Bock habt, dass wir einen guten Eindruck bekommen, warum ihr unbedingt hier Praktikantenwesen sein sollt. Genau. Alright. Ob ihr das mit einem Bewerbungsschreiben und einem Lebenslauf macht, im Video, Podcastaufnahme wäre witzig. Ihr könnt uns Bilder schicken. Überrascht uns. Wie willst du es mit dem Datenschutz halten? Ich bin grundsätzlich immer dafür, Daten zu schützen, aber auch nur die Daten. Also wir werden die sicher irgendwo speichern und dann werden wir hemmungslos in diesem Podcast über diese sicher gespeicherten Daten reden. Also die Daten okay. In den Daten werden wir ausplaudern. Okay. Was ich auf jeden Fall sicher sagen kann, ist, wir werden keine Absagen jedem schreiben. Einfach mal so. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt ein ganz tolles Unternehmen, bei dem habe ich mich auch mal beworben. Und da bekommst du nämlich so eine schöne wir schicken auch keine Eingangsbestätigung. Tut uns leid. Sonst muss ich das einrichten. Wir schreiben euch eigentlich gar nicht und ihr bekommt dann erst eine böse E-Mail, wenn ihr am ersten Tag zu spät gekommen seid, was euch eigentlich einfällt. Nein, wir werden schon mit den Menschen, die sich bewerben, hoffentlich sprechen. Also ich hoffe einmal, es bewerben sich Menschen. Sollten sich Außerirdische bewerben? Bitte in Hochdeutsch. Ich kann nicht so viele außerirdische Sprachen. Sächsisch habe ich gerade mal so gelernt hier. Und was man auch dazu sagen muss, müllt uns die Nummer halt einfach nicht zu mit zu viel Daten, weil wenn eine Mail kommt, ich glaube, wir haben so ein gewisses Limit. Okay. Das wird sowieso nicht klappen, die Mails, also wer, glaube ich, mehr als 50 Megabyte schickt, wird wahrscheinlich sowieso nicht durchkommen. Ich glaube, das ist so das Limit. Aber kurz dazu, ich hab mich mal bei einem Unternehmen beworben und die haben zurückgeschrieben, ja, schönen Dank, vielen Dank für diese Bewerbung. Sollten wir den Bedarf haben, melden wir uns. Ansonsten erwarte nichts von uns. Ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ansonsten freuen wir uns auf eure Bewerbungen. Genau. Wir werden sie mit all der Liebe und Wertschätzung betrachten, mit der ihr sie auch an uns geschickt habt. Und wenn es tatsächlich so eine gewisse Auswahl gibt, vielleicht machen wir sogar eine Folge mit den drei. Ich hätte eine Idee. Besten KandidatInnen? Lass es mehr als drei. Ich würde sagen, wir nehmen irgendwie so 9 Und dann lassen wir die erstmal von einer Expertenjury auftreten. Und dann kann die Expertenjury da die Top 3 vielleicht mal und dann machen wir einen Recall oder sowas. Und dann ein Televoting, ich sehe es schon kommen. Du weißt schon, dass wir das zwar an einem demselben Tag aufnehmen, aber Callbacks um eine Woche nach hinten. Ich nicht, ob so viel. Also die meisten Menschen hören zu viele Podcasts und wahrscheinlich diesen Podcast sowieso sehr gedehnt auseinander. Also ich höre ja meistens. Ich drücke die Daumen. Toll, toll, toll. Ich höre mehrere Folgen hintereinander weg aktuell von den meisten Podcasts, weil ich sonst nicht hinterherkomme. Vielleicht machen das andere auch so. Und wenn nicht, dann haben sie wenigstens jetzt was zum Stirnrunzeln. Und das ist doch auch okay. Ich drücke die Daumen, dass dieser Callback funktioniert. Toll, toll, toll. Judy, gut, sagen wir den Leuten Tschüss. Genau, wir sagen an dieser Stelle Tschüss, wünschen gutes Gelingen beim Bewerben, beim Leben, bei was auch immer. Mhm. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört, wenn das Zahlenende sagt. Bewerbt euch jetzt. Und falls ihr zu viel Geld übrig habt und es gerade nicht irgendwie zu einer Tankstelle tragt, www.patreon.com/dieElitePodcast, da gerne spenden. Ja, das kann übrigens auch in Zukunft ein Praktikantenwesen übernehmen, dann immer einzusprechen oder barrierefrei zu tanzen. Mhm. Oder ja. Und vielleicht überlassen wir dann dem Praktikantenwesen ja auch die Befüllung von Patreon mit total tollen Dingen, die hier hinter den Kulissen passieren, von denen wir gar nicht mitbekommen, dass sie passieren. Wer weiß, vielleicht gibt's ja noch einen Mehrwert für die Kohle, außer diesen wunderschönen Podcast. In diesem Sinne, tschüssing!